Mit Säcken kennt er sich gut aus, für Ohren und auch Augen schmaus. Er weiß, wie man den Beutel drückt, denn diese Kunst ist sehr verzwickt. Trägt er mal keinen Rock aus Leder, so weiß trotzdem gleich ein jeder, dass er deshalb, seht euch vor, auf Schmerzen steht, und zwar im Ohr. Seht, da kommt der Dudelmann und zeigt, wie er blasen kann. Seht, da kommt der Dudelmann und zeigt, wie er blasen kann. Seht, da kommt der Dudelmann und zeigt, wie er blasen kann. Seht, da kommt der Dudelmann und zeigt, wie er blasen kann. Und achtet keinen Qualenschrei. Ihm passt gar nichts, was man tut. Doch verlier nicht gleich den Mut. Denn auch wenn er nicht alles schluckt, kann Geld verhindern, dass er spuckt. Seht, da kommt der Dudelmann und zeigt uns, wie er blasen kann. Seht, da kommt der Dudelmann und zeigt uns, wie er blasen kann. Seht, da kommt der Dudelmann und zeigt uns, wie er blasen kann. Seht, da kommt der Dudelmann und zeigt uns, wie er blasen kann. Für Geld, da flötet er für jeden an. Treue ist ihm nichts gelegen. Er pfeift für jedes Lumpenpack und drückt für sie auf seinen Sack. Zahlt der Adel mal sehr gut, packt er den Sack gleich frohgemut. Und ist's Bordun auch noch so krumm, er spielt darauf sogleich herum. Seht, da kommt der Dudelmann und zeigt uns, wie er blasen kann. Seht, da kommt der Dudelmann und zeigt uns, wie er blasen kann. Seht, da kommt der Dudelmann und zeigt uns, wie er blasen kann. Seht, da kommt der Dudelmann und zeigt uns, wie er blasen kann. Mancher mag sein Dudeln nicht und schimpft ihn immer Sackgesicht.